Kapitel 5 Verben. Verben mit Ergänzung. Dativ. Übung 4. Der nette Kunde aus Italien. Akkusativ oder Dativ? Kreuzen Sie an, hören Sie dann und vergleichen Sie. A. Unser netter Kunde aus Italien hat mich gerade angerufen. B. Es hat ihm wieder sehr gut bei uns gefallen. C. Er sagt, wir haben ihm sehr weitergeholfen. D. Er dankt dir auch sehr. E. Er will mich und das ganze Team nach Italien einladen. F. Und ich würde ihn und seine Frau gerne mal besuchen. Kommst du mit?